Podcast der Wien Gedanken mit Roman, 9. November 2005. Hallo, ihr lieben Hörer des Podcasts der Wien Gedanken. Ich muss mich was ärgern. Ich sag's euch. Ich habe heute schon einen tollen Podcast gemacht, war schon beinahe fertig. Und was ist? Mein Programm stürzt ab. Alles weg. Ich habe versucht, nochmal zu öffnen und da ist dann gestanden, ja, sowas in die Richtung, beim letzten Mal wurde etwas nicht gespeichert, beziehungsweise noch nicht gelöscht und ja, das Programm kann es nicht wiederherstellen. Wollen Sie diese temporäre Dateien jetzt löschen oder sie später manuell wiederherstellen? Gut, habe ich mich einige Zeit mit meinem Laptop gespielt, habe versucht, diese Datei nochmal zu finden, habe auch den Andi zur Rate gezogen, der sich normalerweise relativ gut auskennt. Ja, er wusste auch nicht weiter, er hatte das Problem auch schon mal. Also muss ich jetzt nochmal von vorne beginnen. Also bei meinem Podcast ging es in etwa in diese Richtung los. Ich bin ein begeisterter und überzeugter Festivalgeher. Ich liebe es, auf Festivals zu gehen. Und was braucht man alles für ein Festival? Natürlich Zelt, einen guten Durst, viel Bier und etwas zu essen. Und was isst man am besten? Natürlich Dosenfutter, Convenience Food. Ist ganz einfach und praktisch. Man nimmt da einfach nur seinen Gaskocher mit und ein paar Dosen aus dem Supermarkt. In den Dosen gibt es wirklich alles. Angefangen von Würstel in Saft, über Spaghetti, Bolognese, dann gibt es Frühlingssuppen, chinesisches Essen aller Art. Tja, dann noch die Klassiker natürlich, Gulasch, Gulaschsuppe, serbische Bohnensuppe und was weiß ich, was es da noch alles gibt, Kartoffelsuppe und so weiter. Im Fachjargon heißen solche Produkte wie Konservendosen oder Backelsuppen oder sonstige Nahrungsmittel oder Fertiggerichte, die man nur in die Mikrowelle hauen braucht und sie aufwärmen muss oder sonst irgendwie erhitzen muss. Im Fachjargon nennt man die Convenience Food. Dieses Essen hat vielerlei Vorteile. Nicht nur, dass man auf Festivals gut verpflegt ist, sondern wenn man sie zu Hause einsetzt, zum Beispiel die Backelsuppen ist ja eine Klassiker, die in jedem Haushalt zu finden ist, wenn man sie zu Hause einsetzt, spart man sich Geschirr beim Kochen und somit muss man auch weniger abwaschen. Meine Meinung zum Abwaschen kennt ihr ja mittlerweile. Außerdem ist es eine enorme Zeitersparnis beim Kochen an sich. Man braucht es nämlich nur mehr warm machen. Ja, und weil wir ja gerade schon beim Guten und Praktischen und Schnellen sind, habe ich mir gedacht, ich mache auch irgendetwas über die neue SMS, Chat und E-Mail-Sprache. Ihr wisst schon, diese ganzen Kürzel von MFG über LG oder N8. Tja, was es sonst da noch alles gibt. Es gibt ja viele und noch mehr Abkürzungen, die man da verwendet. Aber ich bin ja nicht so ein begnadeter, so ein passionierter SMS-Schreiber wie viele andere. Ich verwende unter anderem auch das T9-Wörterbuch, was unter Hardcore-Simson ja ziemlich verpönt ist. Ja, ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee von den Leuten. Einfach die Wörter abzukürzen. Also die Deutschlehrer und eventuell auch der Duden wird jetzt nicht ganz meiner Meinung sein, aber es ist ja auch Gehirnsport. Man trainiert sein Gehirn dabei. Denn es ist für einen Anfänger oder für einen Laien, ist es ja gar nicht einmal so einfach, hinter die ganzen Abkürzungen zu kommen. Was diese ganzen Kürzel bedeuten sollen, das bleibt für viele schleierhaft. Manchmal auch für mich. Dumm. Tja. Aber noch dümmer ist es, dass mir heute das Programm den Dienst verwehrt hat und meinen vorigen Podcast, den ich persönlich etwas besser gefunden habe als diesen, nicht gegönnt hat. Diesen tollen Podcast. Ihr werdet ihn jetzt niemals zu Gehör bekommen. Eigentlich schade drum. Nun bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, ihr hört wieder mal rein beim Podcast der Wien Gedanken. Auf Wiederhören!